Die moderne Welt ist sicherlich weit davon entfernt, einer Gefahr zu unterliegen, die sich aus dem Rückgang in der Geburten und der Zunahme der Todesfälle ergeben könnte. Und der Alarm, den vor einiger Zeit politische Häupter ausgestoßen haben, wozu sie nach dem absurden Spruch »Die Zahl ist Macht« ausgegraben hatten, ist völlig sinnlos. Die Gefahr, die tatsächlich besteht, ist genau entgegengesetzt, dass sich nämlich die Völkerschaft unaufhörlich und ungebremst in nur rein mengenmäßiger Weise vermehren. Der Rückgang betrifft einzig die Völkerstämme, die wir als Träger der Kräfte ansehen müssen, die über dem reinen Demos und der Massenwelt stehen und die jede wahre menschliche Größe bedingen. Wir können wollen, die Wiedergesundung unseres Volkes.